Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Herzlich willkommen, liebe Hörer von Radio 92.4. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder und Freunde des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Wie jeden letzten Freitag zwischen 19 und 20 Uhr heißt es Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Mein Name ist Herbert Glaser und ich freue mich, Sie heute durch die Stunde führen zu dürfen. In der Technik unterstützt mich wie immer Martin Arendt. Mein heutiger Studiogast ist etwas Besonderes. Eine Frau mit einem bewegten Leben, die gerade ein Buch herausgebracht hat, über das wir heute insbesondere sprechen möchten. Ich begrüße ganz herzlich Hella Schwerler. Dankeschön. Liebe Hella, schönen guten Abend, schön, dass du hier bist. Du hast eine große imaginäre Tasche mitgebracht mit vielen Informationen über dein Leben, interessante Sachen, die ich von dir erfahren möchte, und du hast auch dein Buch mitgebracht und ich möchte über die Entstehungsgeschichte des Buches, über den Inhalt sehr, sehr viel erfahren. Sinnvollerweise fangen wir bei einem Menschen in der Kindheit an. Wir wollen jetzt nicht die Zeugung und die Geburt verfolgen, sondern ein bisschen aus deiner Lebensgeschichte deiner Kindheit erfahren. Welche Punkte, bist du der Meinung, sollten wir auf alle Fälle hören? Ja, also wie gesagt, Geburt vielleicht nicht, obwohl das auch nicht uninteressant war. Mein Vater war gerade im Keller, um eine Flasche Schnaps zu holen und da war ich schon da, als er wieder zurückkam. Es hat nur 10 Minuten gedauert. Und dann war es etwas schwierig. Ich bin ein Bauernkind, viertes Kind eines Kleinbauern im Emsland. Und wie ich schon sagte, mein Vater liebte die Flaschen und meine Mutter fand das nicht so gut und wurde auch sehr aggressiv auf die Kinder. Und mich hat es besonders oft getroffen, weil ich wahrscheinlich am langsamsten lief. Die Zeit und die Umstände deiner Kindheit sind ja nicht gerade ideal, um Autorin zu werden. Ich habe in deiner Biografie von einem Hungerstreik gelesen, der bewirkt hat, dass du dich, ich sage jetzt einmal, verwirklichen konntest und deinen Kopf durchsetzen konntest, um auf die Oberschule zu gehen. Mhm. Was steckt dahinter? Kein Mensch dieser Welt, kein Kind begeht einen Hungerstreik, um aufs Gymnasium zu gehen. Mhm. Wieso du? Da war ich natürlich schon 10 Jahre und die 10 Jahre davor waren eben auch nicht leicht. Ich denke, sogar die ersten 3 Jahre hatte ich eine sehr liebevolle Mutter, weil ich ja ein Baby war und nicht widersprach. Aber ich fing schon mit 4, 5 Jahren an zu widersprechen und das ist mir nicht gut bekommen. Und ich habe mir auch selber Lesen und Schreiben beigebracht. Also ich habe immer auf die Buchstaben gezeigt. Ich ahnte damals schon, ich ahnte sehr früh, ich komme da nur raus, wenn ich lerne, wenn ich irgendwas lerne. Und mir war natürlich eher so ein nicht reicher Bauer angedacht oder meine Mutter träumte davon, dass ich Schneiderin werde. Ich habe nie mehr einen Knopf angenäht seitdem. Und dann habe ich eben in der Volksschule war ich absolute Einzelschülerin, hatte so in so einer Zwergschule, wo ich dann die in der 4. Klasse betreute und genau das betreute. Und dann, die sagten natürlich die Lehrer zu meinen Eltern, das Kind muss lernen, es muss studieren, es ist hochbegabt. Meine Eltern sagten, das wäre Blödsinn, Mädchen, und das wäre Unsinn, ich soll heiraten. Und ich hatte also die, trotz der Fürsprache dieser Lehrerin, hatte ich keine Chance. Und dann habe ich einfach nichts mehr gegessen. Denn ich dachte, irgendwann werden sie schon drauf kommen, ne? Dann esse ich nichts mehr. Nur Wasser getrunken, auch nicht heimlich gegessen. Und ich wurde immer dünner und blasser. Und dann sind sie zum Arzt gegangen und hat gesagt, erfüllen Sie diesem Kind jeden Wunsch, sonst wird sie verhungern und sterben. Das war gut, ich habe es auch geschafft, dann auf diese Schule zu kommen. Für spätere Zeiten war das nicht so gut, weil immer dachte ich, wenn ich was durchsetzen will, brauche ich einfach nicht mehr essen oder nicht mehr zu essen. Aber das hat nicht geklappt. Und damals durfte ich mit der Forderung natürlich, erst geht die Landarbeit vor, erst die Hausarbeit. Wenn ich einmal meine schlechte Note bekommen hätte, einmal sitzen geblieben, wäre ich sofort wieder zurückgezogen worden. Gut, es war auch Schulgeld. Meine Eltern waren sehr arm. Das war 60 Mark im Monat. Das war viel Geld. Die hatte natürlich nie Taschengeld, wobei ich dann immer klaute, natürlich. Und die Volksschule war leicht, da habe ich nicht viel lernen müssen, aber dann Sprachen, Mathematik, all das war natürlich, hätte ich pauken müssen. Ich habe es im Zug dorthin, im Dadam Dampflokomotive morgens um 6, musste ich da schon rein, habe ich dann ein bisschen gelernt, aber das war schwierig. Und die Lehrer hatten allerdings, waren besondere Schule damals noch, da war eine Sängerin, die begabt war, auch schlecht sonst war, und ich konnte eben sehr gut Aufsätze schreiben, und die haben alle geschaut, dass ich durchkam jedes Jahr. Und wenn ich mal ein Fünfer hatte, habe ich eben die Unterschrift der Mutter gefälscht, und das kann ich heute noch, und dann bin ich durchgekommen. Aber es war hart. Auf das Fälschen der Unterschrift wollte ich separat nochmal eingehen, du hast mir es vorweggenommen. Du hattest ja irgendwie so kriminelle Energie mit Unterschriftfälschen entwickelt. Einmal war es für dich sehr wichtig, einen Au-pair-Vertrag zu fälschen, um aus diesen Zwängen zu entkommen. Was steckt da dahinter? Also wie ich ja schon für die Schule mit die Fünfer dann weggefällt, also mit Unterschrift meiner Mutter, oder irgendwie, die haben nie geahnt, dass es sowas wie Elternsprechtage gibt. Das habe ich alles selber unterschrieben. Und dann wollte ich natürlich, habe ich dort in der Tageszeitung erst gelernt, in der Ems-Zeitung im Norden und in einem angelegten kleinen Verlag dazu. Und war sogar dann mit 18 schon Lektorin, weil der Lektor, von dem ich sehr viel gelernt habe, aber der war zum Beispiel auch ein Plagiator. Der hat ein Buch abgeschrieben, flog, und ich war dann mit 18 plötzlich Chefin und habe dann die Bücher immer auf den Kopf gelegt, und wenn es klingelte, habe ich sie gelesen. Und dann wollte ich aber raus, weil ich ja immer noch im Elternhaus wohnte und meine Mutter mir auch schon einen jungen Mann ausgesucht hat, diesmal keinen Bauern, sondern etwas Besseres, einen Kesselschmied. Und der, sehr hübscher Kerl, das ist was wie deine Augen, und er hatte mich immer mit ihm alleine gelassen, in der Hoffnung, dass ich schwanger werde. Aber ich habe dem immer sowas. Der musste bei mir immer, habe ich Diktate gemacht, damit er besser Deutsch lernt. Lass uns doch bitte nochmal zurückkommen zu deiner kriminellen Energie, der Fälschung der Unterschriften. Was hatte das dann mit diesem Au-pair-Vertrag im Detail auf sich? Naja, ich war ja damals noch nicht 21, also nicht volljährig, und konnte nicht weg von zu Hause. Und habe dann eben meine Freundin gehabt, die schon in London war, die hat mir diesen Vertrag geschickt, und den habe ich dann muttermäßig unterschrieben und bin dann wirklich bei Nacht und Nebel getürmt und bin abgehauen. Also hast du schon sehr früh Verantwortung übernommen? Ich würde sagen, ich war auf der Flucht. Ich wusste, ich gehe dort vor die Hunde in dem kleinen Dorf, und habe natürlich dann den kleinen Sprung nach London gemacht, wie ein Engelchen, das aber nie abgestürzt ist, und war erst bei einer französischen Gräfin, dann bei der anderen, und das war dann der erste Beginn von wirklicher Freiheit, die ich hatte. Du bist zurückgekommen nach Deutschland, hast einen Menschen kennengelernt, deinen Freund, deinen Mann, hast ihn geheiratet, ihm das Leben etwas finanziert oder finanziert und ein Kind bekommen. Wie kam es, wie war es, wie kam dieser Wechsel, dass du dich dann doch auf die Familie konzentriert hast? Naja, ich hatte eine Freundin in London, die in München lebt, und sagte, komm doch zu mir. Und dann lernte ich ihren Basketballtrainer kennen und fand ihn auch ganz süß. Und er war dann auch mein erster Mann. Ich habe wirklich Frankreich und England als Jungfrau überstanden. Wahrscheinlich, weil der Ansturm so groß war oder weil die katholische Mutter dann doch immer da war, den Finger hebend. Irgendwie dachte ich, das geht nicht, hier muss ich vorsichtig sein. Und den lernte ich kennen, und ich habe ihm zwar gegenüber so getan, als ob ich sehr erfahren wäre. Und als es dann zum Countdown kam, also vor der Ehe, hat er mir eine Ohrfeige gegeben, weil ich noch Jungfrau war, weil ich gelogen hatte. Habe ich auch noch nicht gehört. Und dann konnten wir in dieser Einzimmerwohnung nicht leben, flogen wir raus, weil wir zusammenlebten, unverheiratet. Und dann haben wir eine gemeinsame Wohnung gesucht, in die wir nur verheiratet kamen. Also es war, obwohl ich ihn liebte und er mich auch, war schon die ganz große Liebe, aber es war eben dann sehr pragmatisch zu sagen, wir müssen jetzt heiraten, und damit wir die Wohnung kriegen. Und ein Jahr später stellte sich das Kind ein, und da hatte ich ja inzwischen schon für die Bunte gearbeitet als junge Redakteurin und schon mit viel Geld für damalige Zeiten, und das gefiel mir nicht. Also ich fand diese ganze Lügerei, damals sicher nicht so schlimmer wie heute, aber schon fand ich blöd. Und da habe ich gedacht, das ist ja nicht schlecht, das heirate ich, wenn ich das Kind kriege, mache ich meine Auszeit, und die habe ich 3 Jahre gemacht. Hier ist Lora München auf der 92.4. Radio Lora 92.4, Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Heute zu Gast im Studio Hella Schwerler. Liebe Hella, wir sind in deiner Biografie stückchenweise weitergekommen über die Ehe, über die Kinder, aber wir wollten uns ja nicht nur über die ersten Lebensabschnitte unterhalten, sondern auch weitergehen in deine Autorentätigkeit hin zu deinem Buch. Ich sehe in deiner Biografie Themen wie Arbeit beim Hörfunk, Hörspiele, Features. Ich sehe auch Männer, mit denen du zusammenliebst. Zwei Männer gleichzeitig. Wie hast du das vereint? Wie kam es dazu? Gib mir da ein paar Informationen und lass unsere Hörer ein bisschen an deinem Leben teilhaben. Ja, also das mit den beiden Männern zusammen war sozusagen schon vor der ganzen Autorentätigkeit, als ich in dieser gemütlichen Ehe war. Das war ja die Zeit der 68er. Also wir waren sehr politisch, wir waren auch auf Demos und so, haben die Schwabinger Krawalle gemeinsam durchgestanden. Und da bin ich dann auf einem Fasching, bin ich dann einem damalig verkleideten Prinzen begegnet und ich war Prinzessin. Und in den habe ich mich fürchterlich verliebt und was für die Zeit damals nichts Besonderes war. Da verliebten sich auch mehrere ineinander, das wäre ja auch geduldet gewesen. Wir beide waren aber erst eigentlich mal schüchtern. Der hat mir ein Jahr lang jeden Tag einen Brief geschrieben, die habe ich heute noch. 365 Briefe, Liebesbriefe und mit Zeichnungen. Und mein junger Mann damals, der, ja, wir haben die hat ihn auch kennengelernt und fand es okay. Und irgendwann hat er gesagt, das kann ich mir gar nicht mehr mit anschauen, da euren Herzschmerz. Geht halt endlich mal miteinander ins Bett. Ne? Und dann war aber immer nach, es war zu, Michael war immer die romantische Geschichte. Mein Mann war eher der pragmatische, aber der Kumpel, ein toller Typ. Und dann, wenn ich dann mal wieder heulte nachts, dann sagte er, jetzt reicht's mir, jetzt hole ich ihn her, der wohnt jetzt bei uns im Haus. Und dann hatte er eine eigene Wohnung. Also es war jetzt keine, nicht dass man missversteht, so eine Dreier-Sex-Geschichte, sondern Dreier-Liebesgeschichte. Weil der Michael wohnte dann in der unteren Wohnung, ich wohnte oben mit Mann und Kind und entschied, wer die Nacht mit mir verbringt. Das war schon sehr schön. Und also schon mit Rücksprache. Und mein Sohn ist eigentlich, hat sich inzwischen anders entwickelt, aber damals fand das toll. Der hat ja seine Mutter jahrelang sehr glücklich erlebt, ne, und fand das immer ganz wunderbar. Also hat er gar nicht anstößig gefunden. Dann aber war eben, doch kamen immer mal Fragen, was ist, wenn der in die Schule kommt und so. Und dann war ich dann beim Rundfunk in der Zeit, habe ich dann schon ein bisschen kleine Sendungsnotizbuch, Familienfunk fing an, habe ich gemacht. Und mein damaliger Chef meinte dann, die beiden Jungs passen nicht zu mir, sondern er besser. Und was ich ihm vor kurzem mal vorgeworfen habe, der ist jetzt 93, dass das nicht so gut war, aber ich habe es gemacht. Und da habe ich eben dann meine Hörfunkarbeit alleine, da war ich dann geschieden mit einem 5-jährigen Jungen an der Hand, wollte auch kein Geld haben, ich bin sehr gut zu scheiden, kann man mich sehr empfehlen, ich nehme kein Geld, keinen Unterhalt und wollte es alleine machen, hatte damals 200 Mark für den Kleinen und sonst nichts. Und war aber, das hat mich motiviert. Ich finde immer gut, wenn man auch muss. Und habe eben dann Feature gemacht, kleinere Sendung Feature. Und das habe ich irre gern gemacht. Ich hatte von der Idee her bis zum Schnitt zur Sendung, konnte ich alles selber machen. Also meine schönste Sendung war das Thema Stille, 2 Stunden im Hörfunk. Bist du eine begabte oder besonders begabte Beobachterin, Zuhörerin? Denn für deine Arbeit und für dein Leben, glaube ich, muss man schon einen besonders geschulten, geschliffenen Blick und gute Ohren haben. Ja, das denke ich, muss man dazu haben und das bin ich auch. Wenn man mich so erlebt, denkt man immer, ich quassel nur und höre nicht zu, aber es stimmt nicht, wenn man sich die Chance nimmt. Ich kann sehr gut zuhören, habe ja inzwischen auch dann mal später eine psychologische Ausbildung gehabt, also zuhören können und beobachten muss ich. Was dazu kam ganz viel später, ist noch meine irre Fantasie und da hat mir natürlich bei der journalistischen Arbeit, da habe ich mir immer gedacht, ich möchte so gern wissen, was die denken und nicht, was die da nur bla bla sagen. Da kam später das andere. Wie gehst du mit diesen oftmals sehr breit getretenen Worten um, wie man muss sich jeden Tag neu erfinden, das Glück liegt auf der Straße, du bist deines eigenes Glückes Schmied. Wo siehst du da Wahrheiten dahinter und wie konntest du und wie kann man das umsetzen? Ich denke schon, dass man eigene Kraft entwickeln sollte, aber nicht jeder ist gleich kräftig. Wir haben auch Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht so stark sind und ich finde, denen muss man auch helfen. Aber für mich war es schon so, dass ich gefordert werden musste, dass ich jemand, ein Kontraphobiker bin, also durch die Angst durchgehe, aber ich erwarte das nicht von allen anderen. Und ich finde das zum Leben, ich finde schön, wenn man das halbvolle Glas Wasser sehen kann und nicht nur das halbleere, aber ich finde auch zum Leben gehört nicht nur Lachen und Fröhlichkeit, sondern auch Trauer. Gehört genauso dazu, sind alles Gefühle. Bevor ich auf dein Buch jetzt endlich eingehen möchte, hast du mir gesagt, dass du schon mit 10 Jahren das Gefühl hattest, ich will schreiben, deine Begabung für Aufsätze, deine Freude an Aufsätze beweist es ja. Ich möchte noch eine kurze Passage einbinden in unser Gespräch. Du bist auch wie ich Mitglied im Paulklinger Künstlersozialwerk. Du bist bei uns im Verein als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Vorstand. Viele unserer Hörer kennen den Verein jetzt nur aus den jeweiligen Sendungen hier auf 92.4. Kannst du uns kurz sagen, was ist Sinn und Zweck des Vereins? Welchen Mehrwert haben wir als Mitglieder? Wer kann Mitglied werden? Es kann eigentlich jeder Mitglied werden. Und wenn er kein Künstler ist, kann er Förderer werden, was wir sehr willkommen heißen. Man soll Mitglied werden sogar. Und dann kann man Künstlern helfen. Denn was wäre die Welt ohne Künstler? Und die auch nicht immer gut mit Geld umgehen können, nicht alle, aber nicht immer. Und da ist der Verein natürlich da, um zu beraten, zu helfen, zu unterstützen und auch gegenseitig als Netzwerk, wo sich die Künstler unterstützen. Und ich mache das jetzt seit fast über 25 Jahre, fast 30, und mache das sehr gerne. Auch wenn es ehrenamtlich ist und immer Zeit kostet. Genau, also das Paulklinger Künstlersozialwerk gibt es seit 35 Jahren. Und wir sind die erste Adresse als Ansprechpartner für junge Menschen, die den künstlerischen Beruf einschlagen wollen, für Künstler, die voll im Wirken sind und ein Netzwerk aufbauen und natürlich auch für Künstler, die sich aus dem künstlerischen Bereich etwas verabschieden, um den wohlverdienten Ruhestand einzuleiten. Ich glaube, als Künstler ist man ja eh nie im Ruhestand. Nein. Ich glaube das nicht. Wenn Sie, liebe Hörer, mehr vom Paulklinger Künstlersozialwerk erfahren möchten, wenn Sie Mitglied werden möchten oder auch einmal unsere Stammtische besuchen möchten, informieren Sie sich doch bitte auf unserer Internetseite www.paul-klinger-ksw, das steht für Künstlersozialwerk.de. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Münchner Rufnummer 5700 4895. Liebe Hella, bevor ich auf dein Buch Der Polizist und die Frau gleich eingehen, wir ein bisschen Musik machen. Du hast ja schon in jüngsten Jahren geschrieben und damit bewiesen, dass du das Zeug zur Autorin hast. Was war da? Was hast du geschrieben? Wie erfolgreich war das? Wer hat es gelesen? Gibt es das Werk noch? Also, da war ich 11 und habe in der Bibliothek recherchiert, und zwar Spanien des 14. Jahrhunderts. Habe da eine erfundene Geschichte, Shakespeare-haft gemacht. Und jede Woche musste ich das in der Schule vorlesen. Ich durfte dann in Mathe durfte ich vorlesen, musste nicht Mathe machen, zeichnen. Alle warteten auf die Fortsetzung und irgendwann war es mir dann zu viel. Dann habe ich ein Blutbad angerichtet, damit alle starben. Nein, es existiert leider nicht mehr, weil meine Mutter das leider verbrannt hat als Teufelszeug. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den furchtbaren Fächern Physik, Chemie, Mathematik zu umgehen, ja, und sich in der Literatur über alle Fächer hinwegzuschwimmen. Genau. Das finde ich ganz wunderbar. Danke. Danke. Danke. Danke. Einfach danke. Danke. Ich sage jetzt mal danke. Herzlichen Dank. Danke. Wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal Danke sagen für die zahlreichen Sach- und Geldspenden und Fördermitgliedsbeiträge, die wir in den letzten Monaten von Ihnen bekamen. Und wenn Sie noch etwas übrig haben für uns, dann melden Sie sich doch unter 480 2851. Mehr Infos gibt's auch im Internet unter www.lora924.de. Radio Lora 924 Künstlerfragen, die Sendung des Paulklinger Künstlersozialwerkes. Heute zu Gast in der Sendung Hella Schwerler. Liebe Hella, wir haben einen Abriss, einen Einblick in dein Jugend-Teenager-Alter bekommen, in deine ersten beruflichen Meilensteine. Beim Hörfunk hast du uns von deiner Arbeit mit vielen Features, Hörspielen erzählt. Du warst auch noch lange Zeit beim Fernsehen, hast dort viel gemacht und hast dann den Weg der Autorin stärker beschritten. Wie kam das? Wie hast du dich da wieder neu erfunden? Wie wir ja schon vorhin festgestellt haben, du bleibst ja nicht auf der einen Autobahn, sondern du nutzt die Ausfahrten, um neue und Neues kennenzulernen. Gut, beim Fernsehen habe ich Unterschiedliches gemacht, auch ein Porträt vor der Kamera mit Uwe Fischer zum Beispiel, aber eben sehr viel im Hintergrund, wo ich also Texte für Moderatoren geschrieben habe und dann auch gemerkt habe, dass das nicht so ist wie Hörfunk, wo mein ein Wort wirklich auch über den Sender kommt, sondern anders gesprochen. Und das hat mir auf Dauer, wo ich viele tolle Leute kennengelernt habe und vor allen Dingen besser verdient habe zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich das gemacht und ja, fast 20 Jahre, ne? Und dann habe ich aber immer gewünscht, dass ich mehr meine Fantasie, also dass ich hinter die Köpfe gucken kann, und habe dann schon auch mein erstes Buch geschrieben, noch während der Fernsehzeit, wo mal eine Pause war. Das hieß auch Hexen können weinen. Ein Teil meiner Kindheit beschrieben, aber inzwischen vergriffen. Wer ist die Hexe? Die Hexe, damit Hexen habe ich jetzt nicht so die Zauberhexen gemeint, sondern hexenstarke Frauen, ne, die auch weinen können sollten. Und natürlich war das mir auch, bei mir ist es immer autobiografisch angehaucht, als Grundlage, und dann kommt die Fantasie dazu. Dann kamen meine Indienreisen, Indien habe ich geschrieben, und jetzt kommt dann mein letztes Buch auch. Ja, dein letztes Buch, du sprichst es an, es heißt Der Polizist und die Frau. Ich möchte gar nicht vorgreifen, denn du hast das Buch geschrieben, du kannst es am besten beschreiben. Es geht um eine Beziehung einer jungen Frau zu einem Polizisten. Sie lernt ihn von einer ganz anderen Seite kennen. Wie kommt man denn dazu, ein Buch zu schreiben über einen Polizisten mit autobiografischen Zügen? Da muss man ja einiges selbst erlebt haben. Lieber Herbert, ich danke dir natürlich für den Begriff junge Frau und werde das nie vergessen. Den Hörern muss ich sagen, das stimmt nicht mehr ganz. Aber ich habe mich jung gehalten und ich fühle mich jung. Und ja, da war ich, wie gesagt, End-68er, Feindbild Nummer 1 waren die Bullen. Ne? Also ich wäre nie auf die, ich war ja sogar mal mit einem RAF-Mitglied zusammen, also wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich einen Bullen noch unter der Uniform als Mann zu sehen, Mensch schon gar nicht. Und da war ich eben gerade beim Umzug vor einigen Jahren und wurde aufgeschrieben auf der Straße, und ich finde, das ist ja dann ein Vorteil des Älterwerdens, dass man auch flirten darf ungehemmt, kommt ja keiner auf die Idee, dass man was will, und flirtete etwas mit dem, machte Spaß, und dann hat er den Strafzettel zerrissen und gesagt, wenn wir einen Kaffee trinken gehen. Und dann dachte ich, naja, so alles Spaß, und er war entschieden jünger als ich, also bestimmt 20 Jahre, und hab das nicht ernst genommen, und dann habe ich mich doch, also er hat sich in mich verliebt, hat mir unglaublich den Hof gemacht und mich mit SMSen voll gedröhnt und wollte mich unbedingt wiedersehen. Und naja, und da, es war dann eine tolle Zeit, ich war verliebt, und zwar nicht anders als mit 15, 16. Bin geschwebt über dem Boden, hatte Schmetterlinge im Bauch, hat er sehr gefördert, und es kam dann auch zum Countdown, und das war toll. Ich hatte nämlich vorher, ich hatte nach meiner Ehe natürlich und dieser großen Liebe einige Beziehungen, aber so ab Mitte 50 habe ich gedacht, jetzt habe ich genug erlebt. Also das muss man ja nun nicht immer noch haben. Man muss da zumindest nicht jemand anders haben. Und das war nicht unglücklich. Ich habe gesagt, meine Liebe verteile ich auf andere Menschen, aber ich muss keinen Mann mehr haben. Du hast also dein... Da lebte ich schon einige Zeit alleine. Genau, du hast also dein Feindbild Polizist geprägt, ja, durch diese End-68er Zeit, die, ja, man jetzt ja ganz anders betrachtet, ja, man versteht sie ganz anders, zu einem Freundbild gewandelt. Freundbild ist, also das war ja kein Freund, das war ein Liebhaber und eine Liebe, und die auch stärker wurde, die aber dann auch mit Herzschmerz, und ich bin dann wieder ausgebrochen, weil er nur einmal so wagte zu sagen, er braucht ein bisschen Distanz, war für mich das Ende, da bin ich durch die Hölle gegangen, und da habe ich gesagt, so, bevor ich jetzt alles, das sind ja auch Dinge, die ich schon mal vorher mit meinem Temperament erlebt hatte, dass ich diese Aufs und Abs, Himmel und Hölle, ich will einfach mal drauf kommen, warum ich so bin, immer noch. Und ich möchte auch wissen, wer der ist. Ich habe ihn ja gar nicht kennengelernt in 3 Monaten. Er sprach nicht viel. Vielleicht hat er keine Chance bei mir. Ich weiß es nicht. Er sprach auf keinen Fall viel. Und mich unterbrach er durch Küsse dann, wenn ich sprach. Also da kann man mich schon mit hindern. Und dann habe ich gedacht, ich muss einfach mal verstehen, warum mir das noch passiert ist. Wo ich dachte, es würde mir nicht mehr passieren. Das wäre, also nicht, dass ich es abgeschnitten hatte, die Gefühle, aber ich dachte, es muss nicht mehr sein. Kennenlernen ist ein Stichwort. Ich fall dir ein bisschen ins Wort, entschuldige bitte. Ja. Aber es ist sehr interessant. Du hast für dein Buch natürlich nicht nur in dem Milieu der Polizei oder des Polizisten recherchiert, sondern auch in Singlebörsen. Und du bist auf eine Besonderheit gekommen, dass sich ältere Menschen, ja, wer interessiert sich für wen? Ich will es dir nicht vorwegnehmen. Jetzt machst du einen sehr großen Sprung. Da hätte ich gern noch die anderen Sachen vorher erzählt, das Singlebörse-Bug. Darf ich das später erzählen? Darfst, ja, du gern später erzählen. Weil Nee, brauchen wir nicht. Ich würde die Spannung, das kommt mal vor, aber es ist wirklich nicht so wesentlich. Also viel wesentlicher war, warum ich das Buch schrieb und dass ich dann natürlich mit vielen Polizisten gesprochen habe, dass ich auch anders verstanden habe, die Menschen wirklich dahinter gesehen, auch ihn. Und dann wurde es natürlich eine Mischung aus Fantasie. Also ich habe seinen Lebenslauf völlig neu erfunden, weil ich ihn ja auch schützen wollte. Ich wollte ja nicht, dass irgendjemand ihn erkennt und habe ihn ganz woanders auf die Welt kommen lassen und habe mit seinem Geburtstag, das es nicht gab, in dem Ort angeschaut, um ihn auch zu schützen und die Figur auch sich entwickeln zu lassen. Ich weiß nicht, ob er es im wahren Leben getan hat, im Buch entwickelt er sich ja auch. Und in dem Buch kommt dann die Trennung, also sozusagen, wo sie sich sagt, so und jetzt bin ich wieder 68er und ich lasse die Puppen tanzen, jetzt nehme ich mir andere und lerne Leute kennen. Und da bin ich ins Internet gegangen, okay, um eben fürs Buch, um zu sehen, weil ich das nicht kannte, wie das so ist. Und habe dann auch ein, zwei nette Begegnungen gehabt. Also das meiste war dann doch Reden, weil ich einfach wissen wollte, weil da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass entschieden viel jüngere Männer auf mich abfuhren, wenn man so heute sagt, und die gleichaltrigen passenden, die ich gerne gehabt hätte eigentlich, ja, die gucken halt einfach auf die Jungen. Da habe ich gesagt, geschieht euch recht, das mache ich jetzt auch. Und dadurch habe ich dann viele, viele Gespräche gehabt und auch warum, weil eine Frau, die, wollen wir sagen, reifer ist, nur Alter reicht ja nicht, man muss schon auch ein bisschen reifer werden, älter wird jeder. Und da, dass die einfach sehr oft schätzen, weil die nicht so klammerig sind, weil die nicht heiraten wollen, keine Kinder wollen, weil die Freiheiten lassen, während die so im passenden Alter, vor allen Dingen die so kurz vor 40 werden, immer sehr gefürchtet, weil die nochmal zuschlagen wollen mit Heim und Hof und Kind. Und das war eine spannende Zeit. Warum funktioniert aus deiner Sicht die Beziehung mit altersmäßig auf gleicher Augenhöhen befindlichen Männern nicht so gut? Ich denke, es gibt immer mal wieder, dass es geht und funktioniert, aber diese älteren Männer, ich bin ja auch mit vielen in dem Alter befreundet, wirkliche Freunde, die haben vielleicht Ehen hinter sich mit Gleichaltrigen und die gucken dann einfach nochmal auf was Jüngeres. Das, ich glaube nicht die glatte Haut, es ist wirklich, dass sie denken, dass die erotischer sind und weil die zumindest so tun. Ne? Und die älteren Frauen, da gibt es ja auch viele, wenn die ihre Gefühle abgeschnitten haben, haben sie keine erotische Ausstrahlung mehr. Und da würde ich dann auch, verstehe ich die Männer. Und ich denke, dass ich habe jetzt wieder, nachdem ich ja auch wieder angefangen hatte, auf das Karussell zu steigen. Ja, ich habe es hingekriegt. Seitdem gucken mich auch wieder andere an. Ne? Das ist schon mal was. Aber das ist so diese, ja, das ist, fühlte mich wie gar nicht mehr gesehen von den Gleichaltrigen oder Älteren. Ne? Und das hat sich ein bisschen geändert. Aber das ist so, dass man gleichaltrige Frauen, was habe ich vergessen, muss ich einen Spielfilm gehört haben, wo der sagte, Männer kaufen sich mit 50 ein Cabrio und Frauen Stützstrümpfe und Kräutertee. Das finde ich eine ziemliche Gemeinheit, aber vielleicht ist es so. Und ich denke, es ist ein gesellschaftliches Tabu. Das habe ich auch auf das Feedback von meinem Buch gemerkt, dass Frauen das verstecken, wenn sie mit 50, 55, 60 noch älter, noch überhaupt erotische Gefühle haben und das auch sexuelle Gefühle haben. Das verdecken sie oder schneiden ab. Das ist schade. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes hier auf Radio Lora 92.4. Heute im Studio ist Hella Schwerler und wir sind mitten in deinem Buch Der Polizist und die Frau. Du hast in dem Buch den Matthias, deinen damaligen Partner, beschrieben. Es ging auseinander. Warst du für den Matthias zu stark als Frau? Wieso ging es auseinander? Ja, es war, wie gesagt, diese Zeit des Schmetterling im Bauch und beschwingt sein und wirklich wunderschöne Monate. Und dann hat er wohl Angst gekriegt, denke ich, weil er dann es ging sehr viel über SMS, ich habe alle abgeschrieben, das waren fast 3000 Seiten in den Jahren. Und wo er schrieb, er braucht ein bisschen Distanz. Er hat eine Frau wie mich noch nicht kennengelernt und braucht Distanz. Aber da hatte ich gar kein Verständnis, sondern habe gesagt, dann kann er mal gleich ganz wegbleiben. Keine Geduld. Und dann habe ich gedacht, jetzt zeige ich es ihm und mir. Ich höre jetzt nicht auf, sondern ich suche mir andere Männer wie früher und bin dann in die Internetbörsen gegangen und habe dann einige kennengelernt. Du hast recherchiert in Singlebörsen. Ich möchte noch eine Frage zuvor stellen. Kann man dich als Partnerin nicht ertragen? Kommt drauf an, wer. Also ich habe ja nur nicht nur kurzfristig mit jemandem zusammengelebt. Insgesamt waren es ja 30 Jahre, allerdings mit 7 Männern. Also es war zwischen 10 und 2 Jahren. Da waren die nicht nur unglücklich, glaube ich. Und ich glaube, es hat mich auch keiner verlassen. Ich bin immer gegangen. Du beschreibst die Singlebörsen in deinem Buch, du beschreibst auch einen Swingerclub, du hast dich fachkundig gemacht. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du recherchiert? Was hast du da erlebt? Was ist dir da so als Eindruck hängen geblieben? Da muss ich leider etwas zurückgreifen, weil in den Kontaktbörsen hatte ich eben einen Mann kennengelernt, einen verheirateten Mann, der in dem Buch dann der Husky heißt. Ich habe geschrieben und recherchiert und weitergelebt in der Zeit. Und ich habe prinzipiell schon was gegen gebundene Männer, weil es dann immer um Lügen geht und ich lüge nicht. Also das ist etwas, eine Eigenschaft von mir, vielleicht eine schlechte, aber ich bin immer ehrlich. Und dann sagt er aber, seine Frau sei einverstanden, dann ist es okay. Ich hätte vielleicht sie noch mal kennenlernen sollen, dann hätte ich es vielleicht geglaubt. Und das ging dann schon fast ein halbes Jahr. War eine sehr schöne Zeit, einmal die Woche, fast den ganzen Tag. Auch mit Zuneigung, aber ich hatte natürlich Matthias immer noch nicht vergessen. Also das war eine weitaus größere Liebe, aber guter Sex. Bis er dann einfach mich als so offene und 68er Frau dachte, jetzt wollte er mal seine ganzen sexuellen Fantasien ausleben und wollte dann eben mit mehreren Männern, mehreren Frauen. Und einmal hat er auch eine Frau mitgebracht und ich habe nur gesagt, ich will mit der nichts haben. Ich mache einen Kaffee inzwischen, aber macht's schnell. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht nochmal. Und dann wollte er eben in Swingerclubs mit mir. Das wollte ich aber auch nicht, hatte es aber im Buch schon beschrieben. So wie ich es mir vorstellte, nach seinen Erzählungen, und das ist auch im Buch drin, und habe aber dann irgendwie hinterher, also von ihm habe ich mich dann getrennt, weil ich also diese Erpressung auf, wenn ich nur diesen Weg gehe, dass er alles kriegt, nicht wollte. Und dann bin ich ja Matthias wieder begegnet und seitdem sind wir auch immer wieder zusammen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich doch nie einen Swingerclub beschreiben, ich bin auch eine Journalistin, muss ich ja auch mal mir angucken. Und habe dann einen angeschaut hier in München, und der direkt neben meinem Fitnessclub war, wo ich eigentlich immer hinging. Und ich dachte immer, das wäre das feste Haus eines Musicals, war aber was anderes. Und muss sagen, dass ich überrascht war, auch da habe ich Vorurteile bewältigen können, wie nett die Leute sind, wie entspannt, was einen natürlich nicht wundert, wie sauber es ist und keine schlechte Atmosphäre. In den unteren Räumen ist halt eine Bar, wo man sich so kennenlernt. Also ich musste dann schon etwas luftige Bekleidung mehr anziehen und habe mir dafür auch extra einen Glitzer-BH gekauft, habe mich dann mit den Leuten unterhalten. Aber es war, man wird so nichts, was toll ist. Man wird dort als Frau geschützt. Also wenn einer einen Blöder anredet oder anfasst, fliegt er. Und kommt auf die schwarze Liste. Also da ist man geschützter als auf dem Oktoberfest. Und man muss überhaupt nichts. Und mich hat es überhaupt nicht angetörnt. Also was man in der Vorstellung vielleicht sehr sexy findet, in der Realität fand ich es eher ein bisschen lustig. Würdest du dein Buch auch ein Buch gegen Vorurteile in der Liebe bei Frauen in der Generation 50 plus beschreiben? Ja, natürlich. Ich sage ja, es ist ein ich habe gemerkt durch das Feedback des Buches, also auf den Verkauf, haben mir viele, viele Frauen an die 1000 Frauen geschrieben. Und was sind das für Reaktionen? Dankbar, endlich sagt es mal jemand. Gab es auch böse Reaktionen? Ich meine, das ist ja auch ein sehr prickelnd erotisches Buch. Auf die Erotik hat sich eigentlich niemand aufgeregt. Nicht mal ein Pfarrer fand das ja. Was war da mit dem Pfarrer? Der hat sich auch nicht aufgeregt. Er sagt, das gehört zum Leben. Ich würde ihn doch wohl nicht für Brüder halten. Aber die Erotik nicht, die ist aber auch, es ist kein Porno. Es ist einfach, er sagt, das stimmt schon, es gehört zum Leben, die Erotik, die beschreibe ich halt. Die meisten Frauen waren dankbar, dass es jemand sagt, die auch mit Jüngeren zusammen sind, aber auch die überhaupt noch Erotik wollen, die auch sagen, man darf, wenn man, was weiß ich, mit Mitte 50 geschieden, Witwe, 60, 70 ist, darf man natürlich nochmal einen Partner suchen. Man wird heute nicht mehr verbrannt, zum Leidwesen einiger. Aber aber wenn man sagt, ich würde eigentlich gerne alleine leben und trotzdem Erotik haben, ja, dann ist man wirklich eine Schlampe. Und ein Mann ist dann ein toller Hecht, wenn er viel Freundin hat. Das ist schon ein Vorteil. Der Polizist und die Frau, der Titel des Buches, beschreibt ja nicht nur die Liebe oder die Liebesbeziehung zwischen einer Frau und einem Polizisten, dem Matthias, sondern auch das Leben des Polizisten. Auch hier gehst du auf Vorurteile, auf Nichtwissen ein. Was kannst du uns da vermitteln? Also da ist, auch die Leute, die es gelesen haben, sagen, wenn sie jetzt Polizisten begegnen, sehen sie die ganz anders, weil da der Mensch dahinter steckt, den ich wohl sehr gut beschrieben habe. Also was für mich das Schwierigste war, war ja in einen Kopf eines Mannes beim Schreiben einzutreten und zwar noch in den Kopf eines Polizisten, denn so viel hat der mir ja gar nicht erzählt. Und das ist dann schon, also es ist unglaublicher Stress. Die meisten Trennungen und Scheidungen kommen im Polizeiberuf vor und die meisten Selbstmorde. Also es ist ein wahnsinniger Stress. Sie kriegen nicht so gut bezahlt wie andere, sind auch keine Publikumshits und Lieblinge. Ne? Sie werden immer irgendwie dumm angemacht, müssen aber höflich bleiben, was ihnen sicher nicht immer gelingt, aber meistens schon. Und da habe ich schon auch Respekt gekriegt. Also da sage ich auch, das sind nicht nur irgendwie Spaßverderber oder die einem irgendwie einen blöden Zettel hinhängen, sondern die meisten gehen auch in den Beruf, weil sie helfen wollen. Sind nicht so, die sagen, oh, jetzt wollen wir halt nur eine Uniform anziehen, sondern weil sie helfen wollen. Und das wird sehr oft aber schon entromantisiert in der Zeit. Und da habe ich natürlich auch viele Gespräche gehabt und mir sehr vom Polizeipräsidium geholfen worden. Da hat man mich unterstützt. Und das war schon ganz gut. Jetzt ist ja dein Buch keine Anleitung für ein glückliches Leben. Die Feedbacks der Leserinnen und Leser sind überwiegend positiv. Gab auch andere, also ein paar, da hat mich sehr gewundert, sogar aus der Frauenbewegung, die dann sagten, wie ich mich mit auch solchen Themen überhaupt beschäftige, aus der spirituellen, ich müsste doch andere Werte haben als Erotik. Da kam schon mal was Brüdes rüber, aber eher, und die größten Fans sind junge Frauen von mir. Also das sind die so bis 50 eigentlich, weil die sagen, so will ich auch werden. Das ist toll, dass du jetzt schon drüber redest. Mir geht's ja jetzt schon so. Also das ist, und auch junge Männer, also das sind, lesen auch Männer. Und also die auch ältere Frauen, die sagen, endlich sagt's jemand, die auch sagen, aber sich nicht trauen zu outen, sich genieren. Und dann eben jüngere Frauen, die sagen, wow, endlich. Ein älterer Mann, der eine junge Freundin hat, eine junge Frau, das ist ein toller Hecht, der wird bewundert. Eine ältere Frau, die einen jungen Freund, Liebhaber, Partner hat, wird schief angeschaut. Ist es so oder hast du da jetzt Veränderungen festgestellt? Es ist immer so, die Promis können sich's eher leisten, aber trotzdem sagt man bei den Frauen dann, also wenn jetzt ein sehr alter Mann mit einer sehr jungen Frau sagt, dann sagen die Leute schon auch, der muss so viel Kohle haben. Das ist allen klar, dass das nicht unbedingt Liebe sein kann. Wobei es das auch gibt. Ich würde sagen, es gibt immer wieder große Liebesbeziehungen, auch mit großen Altersunterschieden. Aber bei Frauen ist es eher, was hat die? Hat die Kohle? Was hat die? Oder so. Aber ich meine auch nicht nur den Altersunterschied. Ich meine überhaupt Erotik oder Sexualität im Alter. Ne? Also wenn man älter wird. Und bei Frauen ist es ja so, dass das die Orgasmusfähigkeit bis ins hohe Alter ist. Und was man bei Männern nicht unbedingt sagen kann, aber bei Frauen schon. Und das wird meistens umgedreht gesehen. Und die aber das alles abschneiden, die sich genieren. Ne? Und das ist gesund. Und wenn man nicht da jemanden dazu hat, kann man es auch alleine machen. Ältere Männer stellen sich vor den Spiegel und finden die grauen Schläfen toll. Die etwas höheren Haaransätze zeugen von Intelligenz. Man sagt, Frauen stellen sich vor den Spiegel und finden halt ständig irgendetwas, was nicht mehr perfekt ist. Mhm. Schönheitsoperationen, der Markt boomt. Was sagst du dazu? Also erstmal glaube ich nicht, dass alle Männer begeistert vorm Spiegel stehen und den Bauch einziehen, aber sie sagen es nicht so laut. Frauen reden auch drüber und ich kenne das schon von jungen Frauen, wenn sie ihre Haut an den Beinen zusammenkneifen und ihre noch nicht vorhandene Orangenhaut suchen. Wir Frauen stehen alle ab irgendeinem Alter vorm Spiegel und straffen unser Gesicht und sagen, wie sehen wir denn glatter aus? Ich war früher, also man ändert seine Meinung ja auch manchmal. Ich habe früher immer gesagt, nie im Leben würde ich oder so. Aber ich meine, früher hat man auch gesagt, man darf die Haare nicht färben. Und wenn es Möglichkeiten gibt, irgendwas. Also wenn ich jetzt so ein Drachenhals hätte, also sowas, wo das hier runterhängt, würde ich, wenn ich es mir leisten könnte, auch machen. Also ich finde es nicht verwerflich. Ich finde es schlimm, wenn man natürlich nur noch rumschnipselt und Puppengesichter kriegt, die man ja sehr oft sieht. Das ist furchtbar. Ich finde Falten gar nicht schlimm. Ich finde die was Schönes. Also wenn sie nicht gerade die große Verbitterung des Lebens ins Gesicht gegraben haben. Wenn man lacht, glaube ich, sind das alles schöne Falten. Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes hier auf Radio Lora 92.4, im Studio zu Gast Hella Schwerler. I Will, der letzte Titel. Im Buch beschreibst du Regina und Matthias, ist alles authentisch. Hast du denn zu Matthias noch Kontakt? Er ist real. Wie geht's ihm? Wie kommuniziert ihr? Könnt ihr euch noch sehen? Ja, der ist real und ist es auch geblieben. Wie gesagt, das halbe Jahr waren wir getrennt durch diesen Mann, der dann auch im Buch vorkommt. Aber er hatte einen unglaublichen Instinkt. Als der noch nicht 3 Tage weg war, hat er sich schon wieder gemeldet und gesagt, dass ich ihm fehle. Und wir sehen uns auch regelmäßig nicht so oft. Also ich denke, wir sind beide Einzelgänger, die nicht so wahnsinnig gut mit jemandem zusammenleben können. Dann ist es immer wieder sehr schön und es schwankt auch bei mir eigentlich. Er ist gar nicht so schwankend. Er sitzt es dann aus, wenn ich wieder mal irgendwie mir was nicht gefällt. Aber ich denke, das ist eine sehr große Liebe zwischen uns, aber sicher nicht lebbar im Alltag. Und wir werden uns sicher nie ganz verlieren. Das ist, bin ich ganz sicher. Dein Buch Der Polizist und die Frau, ein Buch über Liebe, Sinnlichkeit und Zärtlichkeit, beschreibt Erotik und Sexualität einer älteren Frau. Wie kann man das Buch bekommen? Sicherlich über den Handel, aber du hast auch noch zusätzlich eine ganz charmante, besondere Möglichkeit, das Buch auf eine sehr exklusive Art oder mit einer exklusiven Ergänzung zu bekommen. Was hast du dir da einfallen lassen? Also wie gesagt, kann man Verlag, Handel, Internet, auch meine Webseite möchte ich hier mal angeben. Da ist nämlich noch sehr viel über mich, alles, was bisher auch geschrieben und gemacht wurde, auch im Fernsehen, unter www.hella-schwerler. Wie das Wort schwer und la.de. Und dann kann man aber auch mich anrufen und es bei mir bestellen. Dann bekommt man es nämlich mit einer Widmung. Und die kann man ja dann, das ganze Jahr hatten ja Leute Geburtstage und so, kann man da ja schon 10 kaufen. Und ich schreibe dann für jeden eine Widmung und verschicke das auch viel billiger als diese Internetleute. Bei mir kostet das nur Verschicken und Porto 1,10 Euro. Das heißt 15 Euro nur insgesamt. Und man kann mich anrufen unter 089-64-208854 in München. Da hängt zwar immer ein Anrufbeantworter, ich gehe also nicht direkt hin, drauf sprechen, wer da ist, wo ich zurückrufen kann oder wo ich was hinschicken kann. Dankeschön. Sagst du bitte nochmal die Nummer, damit sie nicht untergeht? Ich finde die Idee total lieb mit einer persönlichen Widmung. Ja, also wenn es dann mehr als 10.000 werden, dann kann ich sie auch nicht alle einladen. Wenn es unter 10 bleiben, dann kann ich auch mal Leute zum Kaffee einladen. Das ist in München 089-64-208854. Hella Schwerler. Dann sind wir mal gespannt über das Feedback. Liebe Hella, herzlichen Dank für deinen Besuch in der Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger Künstlersozialwerkes. Vielen Dank für die Einblicke in diese prickelnde Erotik, für deine Offenheit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel von dir erfahren. Und ich hoffe, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen Mut auf die Liebe bekommen haben. Ich hoffe das auch und ich danke dir für deinen Charme und deine guten Fragen. Danke. Liebe Hörer von Radio Lora 92.4, wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk erfahren wollen, schauen Sie bitte auf unsere Webseite www.paul-klinger-ksw.de oder rufen Sie an in der Geschäftsstelle in München unter der Nummer 5700-4895. Die nächste Sendung Künstlerfragen kommt am 23. September wieder zwischen 19 und 20 Uhr hier auf Radio Lora 92.4. Und im Anschluss steht auf dem Sendeplan die jüdische Kultursendung mit Nizza Tobi gleich im Anschluss ab 20 Uhr. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Abend und freuen uns, wenn Sie am 23. September wieder dabei sind, wenn es heißt Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger Künstlersozialwerks.